Thymian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute wirklich nur Talk Radio, ausschließlich im Radio hier auf 1Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute, wie immer, freitags eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, kostenfrei. Und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei, 0800 5678 110. Wen haben wir denn hier am Anfang? Céline, stimmt das? Und ja. 15 Jahre bist du. Mhm. Und neben dir sitzt auch noch der Andi. Ja, das ist mein Freund. Das ist dein Freund, der ist 17. Bitte? Der ist 17 Jahre alt. Ja, der ist 17. Ja. Mhm. Kann ich gleichzeitig mit ihm auch reden oder musst du ihm gleich den Hörer geben? Nee, ich muss ihm gleich den Hörer reichen. Okay, dann reden wir erstmal. Céline, warum habt ihr angerufen? Warum? Weil mein Freund sie nicht mehr alle hat. Der hat sie nicht mehr alle. Domian, ich schwör's dir, der hat sie wirklich nicht mehr alle. Was ist denn los? Was los ist, wir haben da halt so eine sexuelle Auseinandersetzung. Und er will halt mehrmals und ich will dann halt nur einmal reicht mir dann halt und ich will dann halt nur kuscheln und weiß ich nicht was. Ja, und er will dann halt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Wie lange seid ihr denn zusammen schon? 6 Monate und 2 Tage. Mhm. Wie, sag mal eine Zahl, wie oft will er denn am Tag? Am Tag? Ich meine, ich muss dazu sagen, es ist halt eine Wochenendbeziehung. Er wohnt halt in Köln und ich wohne dann halt hier in der Nähe Wuppertal. Mhm. Und dann kommt er halt am Wochenende dann hier hin und vielleicht einmal in der Woche. Und dann, ich meine, also andererseits verstehe ich ihn ja. Dann frage ich anders, wie oft will er denn, wenn ihr euch dann mal seht? Bestimmt mehrmal, es ist doch 4-mal, 3-4-mal. 3-4-mal. Und dir würde einmal dicke langen? Ja, oder auch mal kein Mal und nur kuscheln? Nee, ich bin nicht gerade so, die dann sagt, nee, kein Mal. Ich meine, ich habe dann auch schon Lust, nur dann mehrmals als einmal habe ich auch keine Lust mehr. Vielleicht 2-mal, das ist ja dann auch noch in Ordnung. Ist es denn so krass, dass er das dann hintereinander durchziehen will? Oder will er, dass ihr quasi dann den ganzen Tag im Bett verbringt, wenn ihr euch dann mal seht? Ja, das ist unterschiedlich. Mal will er das den ganzen Tag durchziehen und dann macht er mal, wenn er Lust hat, dann inzwischen Pause und ich kann dann halt nicht mehr. Mhm. Und wenn ich ihm dann halt die Meinung sage, ist er halt zickig. Dann fühle ich mich wie abgestempelt. Dann fühle ich mich halt so, als ob der nur hinkommen würde für... Ja, ich verstehe schon. Das heißt aber nochmal, wir sagen nochmal im Klartext, du hast überhaupt gar nichts gegen Sex, ne? Aber alles in Maßen. Ja, eben. Mhm. Jetzt hat er schon ein bisschen im Hintergrund krakeelt. Gib ihn mir nochmal. Ja. Ja. Morgen, Domian. Morgen, Andi. Das ist ja nicht so schön, was Céline da erzählt. Ach, die übertreibt ein bisschen. Also so ist das ja nicht. Wie ist es denn beschreib's doch mal von deiner Warte aus. Ja, ich meine, ich komme jetzt hier aus der schönsten Stadt und so und fahre dann hier hin und ich weiß, also es hört sich vielleicht so an, dass ich hier nur hinkomme zum Poppen und ja, das ist nicht so. Ja, so kommst du dir vor, aber ist nicht so. Das möchte ich auch hier in aller Öffentlichkeit sagen. Das ist nicht so, ich liebe sie über alles. Ja, aber sie sagt ja, sie hat ja gerade eine Zahl genannt, dass es dann 3-4 Mal sein muss, wenn sie denn dich schon mal besucht, wenn du sie besuchst in Wuppertal. Ja. Ja, ich meine, das ist auch, finde ich, nicht zu viel für einen Tag. Ja, aber sie findet das ja. Ja, das ist ja das Problem. Das Problem ist ja jetzt, wir müssen ja gar nicht über Zahlen streiten. Fakt ist ja, dass sie sich ein bisschen unwohl fühlt in der ganzen Sache. Ich versuche ihr das ja auch so langsam, sag ich mal, ich versuche langsam anzugehen alles, aber das klappt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, sie blockt ja von vornherein schon ab und ich versuche auch wirklich langsam das alles anzugehen. Ja, aber sie blockt ja nicht generell ab, das hat sie ja gerade gesagt. Sie ist ja nicht gegen Sex, sie will ja auf jeden Fall auch mit ihr schlafen und auch erotische Erlebnisse haben. Aber sie will halt nicht so oft haben, es haben. Ja, das meine ich ja. Also ich versuche ja langsam anzugehen, dass sie sich dann vielleicht, weiß nicht, also sie hat ja dann schon Bock. Nee, versuch's doch mal einfach nicht langsam anzugehen, sondern respektiere doch einfach mal ihre Meinung. Ja, das mache ich ja jetzt auch, nur ich weiß nicht, also... Ja, aber sie fühlt sich ja da nicht wohl bei, Andi. Sie beschwert sich ja gerade massiv. Ja, ich weiß. Aber die ganzen Männer werden mich ja verstehen. Ich meine, das ist ja, nicht ein... Ja, du musst dich doch auch mal verstehen. Ich verstehe dich doch auch. Also, weiß nicht, warum du hier rummeckerst. Du meckerst rum. Mhm. Andi, pass auf. Sag mir bitte mal, was dir an Céline gelegen ist. Wie gern hast du sie? Ich liebe die mehr als jede andere, die ich vorher hatte. Und ich liebe, Moment, jetzt kriege ich erstmal ein Küsschen. Also, ist richtig große Liebesgeschichte, ist das? Ja, auf jeden Fall. Sie ist eine ganz wichtige Person für dich und du bist groß verknallt in sie. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gib mir mal eben nochmal die Celine. Jetzt möchte ich von ihr das auch hören, was sie dir gegenüber empfindet. Ja, gut, okay. Und wir sprechen gleich wieder weiter. Ja. Celine, ich habe ihn gerade gefragt, was du für ihn bist. Er hat eine tolle Antwort gegeben. Jetzt will ich es von dir auch wissen. Was er für mich ist. Genau. Ich meine, der ist der einzige Mensch, den ich wirklich über alles liebe und an dem ich mich anvertrauen kann. Aber es ist halt nur das einzige Problem halt, das halt. Ich fühle mich dann wirklich wie eine abgestempelte Karte. Ja, und auch ein bisschen ausgenutzt. Ja. Ja. Was wäre denn dein Wunsch an Andi? Mein Wunsch an Andi? Mhm. Mein Wunsch wäre eigentlich, halt mal meine Sachen halt dann zu respektieren, weil ich mach's ja auch andauernd, sag ich mal so, ich mach's ja dann halt nur dann für ihn, ich hab dann wirklich keinen Bock dann dafür, ja. Wie weit würdest du dich dann auf ihn, wie weit möchtest du ihm denn entgegenkommen? Wie weit? Mhm. Ja gut, ich meine, ich habe ihm schon immer voll und ganz entgegengekommen und jetzt in Sachen Sex mal. Ja, höchstens zweimal, mehr aber nicht. Okay, aber auf jeden Fall kann etwas laufen und es soll auch etwas laufen, das möchtest du auch gerne, ne? Ja. Und dann würdest du dich viel wohler fühlen und die ganze Sache wäre für dich schöner und entspannter. Ja, eben. So, jetzt gibst du mir den Andi noch mal, Celine. Ja. Ja. Du hast mitgehört, ne? Ja, ein bisschen. Sie hat zu mir gesagt, dass sie dich über alles liebt, Andi. Ja. Und du hast das auch gesagt, über Celine. Ja. So, und dann hat sie auch weiterhin gerade noch gesagt, dass ihr Wunsch an dich wäre, das einfach ein bisschen runterzufahren und dass du ihr entgegenkommst. Und zweimal würde auch reichen. Mehr möchte sie nicht. Das ist nicht ganz einfach, weißt du? Das ist wirklich... Also für mich ist das nicht ganz einfach. Ich versuche das ja natürlich zu respektieren, ist ja ganz klar. Mhm. Ich respektiere ja sonst alles andere auch an ihr. Ja, die kleinste Macke und sie hat ja ein paar Macken. Nee, das wird wahrscheinlich, das wird sich ja auf Gegenseitigkeit beruhen. Aber zur Liebe, zur wirklichen Liebe, Andi, gehört ja, dass man eben gerade in diesem sensiblen Bereich Sexualität einfach Rücksicht aufeinander nimmt und auch seine Bedürfnisse mal runterschraubt, wenn es dem anderen nicht so gefällt und er es nicht so mag. Und wenn man jemanden liebt, dann tut man das für den auch. Und ja, ich versuch's ja auch jedes Mal. Das ist wirklich nicht einfach. Ich meine, also... Komm, unter uns Männern. Du kannst aber nur wirklich an dich halten. Wenn ihr zweimal guten Sex hattet, ist es dann aber auch mal, reicht es auch aus. Ja, wenn wir dann mal zweimal hatten, dann bin ich auch erst mal zufrieden. Dann kann ich auch den halben Tag schlafen und dann brauche ich auch gar nicht. Auf jeden Fall. Wenn das mal nur so will, dann wäre es ja kein Problem. Ja, ist aber auch so. Also Andi, ich finde, das Problem ist kein großes Problem. Und doch, ich geht. Nein, du bist schuld, weil du das nicht richtig einsiehst und du doch eher so auf deine Meinung pochst. Ich glaube einfach, dass du musst Rücksicht nehmen auf Celine. Da gibt's gar nichts zu reden. Sie hat einfach keinen Bock drauf. Und wenn du Celine liebst, dann musst du diesbezüglich auch auf sie eingehen. Sonst wird das nichts mit euch beiden. Du kannst das nicht erzwingen. Gerade Sexualität nicht. Nee, ich habe ja auch nicht vor, das zu erzwingen. Ich habe ja gesagt, ich versuche das ja eventuell langsam heranzuführen. Nee, das sollst du auch nicht langsam heranführen. Dann bist du ja wieder auf deiner Schiene. Langsam heranführen heißt ja, du willst letztendlich das durchsetzen, was du willst. Aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Du sollst respektieren, was deine Freundin will. Und dich erstmal ein bisschen zurücknehmen. Und was in dem Jahr vielleicht ist, ihr seid ja mal gerade erst 6 Monate zusammen, was vielleicht in dem Jahr ist, sieht man dann weiter. So ist das. Du musst einfach dich zurücknehmen, Andi. Anders funktioniert das nicht. Wenn man jemanden lieb hat, muss man das machen für den. Ja gut, ich werde mich dann ein bisschen zurückhalten. Ich bitte dich. Auch wenn es nicht einfach ist. Ja, das ist auch nicht, kann ich gut nachvollziehen, dass das natürlich nicht einfach ist, aber das muss man manchmal machen. Vielleicht machst du sie ja umso schärfer, wenn du dich ein bisschen zurückhältst, Andi. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden. Ja, siehst du? Wunderbar. Ja, siehst du. Also, die Sache ist ja schon jetzt irgendwie eingetötet. So gehst du jetzt vor. Alles klar? Aber meine Kleine möchte auch nochmal was sagen. Ja, okay, tschüss, Andi. Ja gut, ciao. Tschüss. Domian? Ich hoffe, dass er das kapiert hat jetzt. Ja, ich glaube zwar nicht, aber ich versuche es zu verwerten. Ich weiß ganz genau, wie er gleich wieder darauf reagieren wird. Und, ja, aber mehr kann ich jetzt nicht machen, als meine Meinung sagen, ist dir klar, ja, ne? Und vielleicht wirkt das ja doch noch ein bisschen nach, die Meinung. Ja, und du hast wirklich, ich möchte dich auch nochmal bestätigen in deiner Meinung. Ich finde, du hast das absolute Recht zu sagen, mehr will ich nicht. Das kann man nicht von dir verlangen. Gerade Sexualität, das muss freiwillig kommen und da muss der andere zurückstecken. Schluss aus, keine Diskussion. Ja, eben. Also euch beiden alles Gute. Ja gut, danke. Celine, ciao. Okay, tschüss. Wenn ihr mit mir auch reden wollt, hier im Radio auf 1 Live, über welches Thema auch immer, jetzt hier live in der Nacht, dann ruft mich an 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Und jetzt habe ich den Joachim und der ist 41 Jahre alt. Morgen. Morgen, Domian. Joachim. Ja. Du hast mich angerufen. Ja. Warum? Domian, wir haben im Februar schon mal zusammengesprochen. Ja. Ich habe einen Hirntumor. Ja. Wegen einer Operation, die ausstand, beziehungsweise die nicht, wo die Ärzte nicht dran wollten erst. Ja. Und da haben wir beide dann zusammen drüber gesprochen, ob ich da noch was machen lassen soll oder nicht. Ich erinnere mich. Und ich habe dir dann auch noch einen Brief geschrieben, wo es dann im Feststand mit der Operation, dass sie durchgeführt wird und ob ich sie überlebe oder nicht. Wie du siehst, ich habe sie überlebt. Wann war die Operation, Joachim? Wir haben im Februar geredet miteinander. Im März. Und das war wirklich ganz heikel, ne? Ja. Die Situation. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Chancen veranschlagt wurden von den Ärzten, wenn du es denn machen würdest. Eigentlich gering. Sehr ganz gering. Mhm. So, dann hast du dich entschieden, es zu machen. Richtig. Das war ein Gehirntumor von einer großen Größe, glaube ich, ne? Ja, Tennisball groß. Tennisball groß, mhm. Was waren damals nochmal so deine, wie hast du es bemerkt? An was hast du gelitten? Kopfschmerzen. Ich hatte Kopfschmerzen und das zog sich schon über ein Jahr hin und mein Hausarzt schob das eigentlich immer auf Halswirbelsäule, also ein Spannungskopfschmerz. Und die Ärzte haben gesagt, dass es gar nicht berechenbar ist, wenn man es operiert, was dann dabei rumkommt. Richtig. Ob du es überlebst sogar, ne? Richtig, ja. So, wann war die Operation? Die war im März. Anfang März. Also kurz nachdem ich dir den Brief geschrieben hatte. Und die Operation ging über fast 5 Stunden. Man hat mir den Kopf geöffnet und hat versucht, den ganzen Tumor rauszuschneiden, was nicht so ganz gelungen ist. Ein kleiner Rest ist drin geblieben, wo ich jetzt also immer noch zur Bestrahlung hin muss, um die Ärzte also versuchen jetzt, dass sich der letzte Rest verkapselt. Aber es geht dir eigentlich und den Umständen entsprechend gut. Eigentlich ja. Und es ist gut, dass du es hast machen lassen. Ja. Wenn du es nicht hättest machen lassen, wärst du daran gestorben. Richtig. Ja. Richtig. Und wie gesagt, es ist jetzt immer jedes Mal, alle 6 Wochen muss ich dann jetzt zur Rückenmarkspunktion, weil das Gehirnwasser kontrolliert wird, ob eben halt sich Zellen lösen, weil sie jetzt ganz sicher sein wollen. Lösen sich Zellen? Nein. Nein. Nein. Sag mal, Joachim, wenn man in eine solche Operation reingeht, wo die meisten Fachleute oder wo alle Fachleute überhaupt nicht wissen, wie es ausgeht, oder die sogar sagen, es könnte die Chance oder das Risiko, dass es sehr schlecht ausgeht, ist sehr hoch. Fühlt man sich da nicht so, als würde man halb schon in die Leichenhalle gefahren, wenn man da in den OP kommt? Nein. Man fühlt gar nichts und denkt auch nichts. Weil wenn man vorher darüber nachdenkt, da ist eine Katastrophe. Also die Gefahr hätte durchaus bestanden, dass du auch während der Operation stirbst. Ne? Richtig, richtig. Hast du denn vor der Operation dann schon alles geregelt? So deine Alltäglichkeiten? Das ja. Das hatte ich alles vorher geregelt. Ich hatte unter anderem auch ein sogenanntes Patiententestament gemacht. Ich wollte also auch nicht gewissermaßen künstlich am Leben halten mit den Maschinen. Und die Ärzte hätten auch sich dran gehalten. Jetzt bitte ich das zu entschuldigen, weil es doch schon einige Monate her ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du familiär eingebettet bist. Hast du Familie und Kinder? Ja, ich bin geschieden und habe 2 Kinder. So war es. Hast du dich von allen vorher auch eigentlich so verabschiedet vor der Operation? Nein. Von meinen Kindern habe ich mich dementsprechend verabschiedet, indem ich ihnen Briefe geschrieben habe. Ich konnte es nicht. Ja. Ich konnte es nicht, ihnen das selbst zu sagen. Also habe ich das den Weg dann halt gewählt mit den Briefen. Hast du zusätzlich auch noch ein Testament gemacht? Also ich meine jetzt nicht im materiellen Sinne ein Testament, sondern hast du auch noch Briefe hinterlassen, falls du gestorben wärst, dass man die verteilt an besonders enge Leute? Ja. Die hatte ich, wie gesagt, schon alles vorher fertig gemacht und Wie gesagt, nun mit den Kindern, das war eben halt so, nee, es ging einfach nicht. Aber das bedeutet ja schon, dass es eine ganz harte Zeit für dich war vorher. Ja. Das war eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Tod. Richtig, richtig. Mhm. Das war, also, ich meine, man neigt dazu, nichts mehr machen zu lassen. Auch, auch nicht, wo es dann eben halt raus war mit der Operation, dass die Operation durchgeführt wird, weil man eigentlich mit abgeschlossen hatte. Mhm. Ja, im gewissen Sinne. Ich kann ja jetzt nur von mir reden, bei mir war es eben halt so, ich wollte die Zeit, in Anführungszeichen, die ich noch habe, oder gehabt hätte, einfach nur, ja, genießen, man muss mal so sagen. Hattest du auch schon so etwas wie deine Beerdigung quasi erwünscht, wie du das haben möchtest, falls es schief geht alles? Nein. So weit war es dann nicht gegangen. So, jetzt ist die Operation gelaufen und du liegst irgendwann wahrscheinlich in einem Aufwachraum oder auf der Intensivstation und machst die Augen auf. Was geht denn da in einem vor? Ich wurde also 18 Tage im künstlichen Koma gehalten. Ja. Also eben wegen dieser Hirnschwellung und das alles. Und nach diesen 18 Tagen hat man mich dann so langsam wieder zurückgeholt. Und das Aufwachen an sich war, ja, wie, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Narkose bekommen? Ja, habe ich. Man ist doch von einer Sekunde auf der anderen weg. Und so ist das Aufwachen auch. Man ist von einer Sekunde auf der anderen, ist man wieder da. Und man sieht, ja, was habe ich gesehen? Die Decke habe ich gesehen und das Piepen und die Maschine. War dir sofort klar und bewusst, aha, es hat geklappt, ich lebe also? Nein. Du musstest erstmal suchen, was los ist. Als du es dann kapiert hast, war das ein Glücksgefühl? Ja. Ein großes Glücksgefühl? Ja. Ich stelle mir vor, wenn ich so eine schwere Operation hinter mir hätte, dass ich dann, und ich mal so ein bisschen zu Bewusstsein komme, dass ich da alles teste. Na, funktionieren die Hände noch? Kannst du die Füße bewegen? Spürst du alles? Hast du das auch gemacht? Ja. Und war alles in Funktion? Nein. Nein? Nein. Also ich kann den rechten Arm nicht mehr richtig bewegen. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Nicht greifen und ich bin auch auf dem Ohr taub. Ja. Und würdest du sagen, okay, das Opfer habe ich jetzt gerne gebracht dafür, dass ich eben leben kann? Ja. Ja, ne? Würde ich auf jeden Fall. Ja. Das ist, das kann man gar nicht aufmessen, ein Leben, auch wenn es mit es sind im Grunde genommen für mich leichte Behinderungen. Besteht denn die Chance, dass du den Arm vielleicht nochmal wieder in Aktion kriegst oder dass du etwas hören wirst können auf dem Ohr? Nein, auf dem Ohr höre ich auf jeden Fall nichts, weil der Gehörnerv durchtrennt ist. Und mit der Hand bzw. mit dem Arm, da wissen die Ärzte selbst nicht, ob sich das regeneriert. Also so schlimm es ist, aber du bist wirklich dann wahrscheinlich auch in der Meinung der Ärzte mit einem blauen Auge davon gekommen, ne? Richtig, ja. Richtig. Aber das hat natürlich auch daran gelegen, dass ich auf der einen Seite einen ziemlichen Rückhalt hatte durch meine Lebenspartnerin in dem Fall. Sie hat mich also immer dermaßen unterstützt in der Zeit und sie muss sich jetzt ja auch riesig freuen, dass alles so gelaufen ist. Ja, sie hat sich so gefreut, dass sie sich jetzt getrennt hat. Hä? Wie bitte? Ja. Warum? Hat das damit etwas zu tun oder sind das ganz normale Beziehungsgründe, die jetzt aufgetreten sind? Wenn ich das selbst wüsste, wäre ich viel weiter. Wie lange warst du eigentlich mit ihr zusammen vorher? 2 Jahre. Und sie hat immer zu dir gestanden? Sie hat immer zu mir gestanden. Auch in der ganz harten Zeit vor der Operation? Richtig. Und hat dich jetzt kürzlich verlassen? Ja. Mit welcher Begründung denn? Die Begründung kam per Handy, per SMS. Darf ich dir das mal vorlesen? Ja, lies mal vor. Ich werde unsere Freundschaft sowie unsere Pläne nicht mehr in der Tat umsetzen. Es ist mein Ernst. Daraufhin habe ich ihr dann zurückgeschrieben, wie sie das meint. Und da kam dann eben dann halt die Antwort von ihr, dass ich meinen Weg ohne dich gehen werde. Ich werde auch dafür nicht darüber nicht mehr diskutieren. Es hat keinen Sinn, da ich nicht dahinter stehe. Ach. Das kam aus heiterem Himmel? Das kam aus heiterem Himmel. Das hast du vorher überhaupt nicht wahrgenommen, dass da irgendwas in der Luft lag? Nein. Und ihr habt nie mehr geredet danach? Nein. Das ist unglaublich. Nein. Über eine SMS wird eine 2-jährige Beziehung wo es auch um Leben und Tod ging, einfach so beendet? Richtig. Und sie ist so weit gegangen, dass sie die Wohnung, wo sie gewohnt hat, geräumt hat und irgendwo hingezogen ist mit den Kindern. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ja. Wie gehst du da jetzt mit um? Du hast ja sowas Schweres hinter dir. Ich gehe da eigentlich sehr schlecht mit um im Moment. Ich weiß nicht, im Moment hänge ich so ein bisschen wie ein Loch, aber... Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Egal, was mit der Frau da los war, vielleicht war es einfach deine gute Fee für deine so schwere und schwierige Zeit Anfang dieses Jahres. Und jetzt brauchst du sie nicht mehr. Jetzt hast du es geschafft. Na, aber das Problem ist ganz einfach, ich brauche sie, weil ich sie ja wahnsinnig liebe. Also ich kritisiere da natürlich jetzt heftigst dran, dass man, so macht man sich nicht aus dem Staub mit einer billigen, feigen SMS. Aber das ist... Weil es ist nun wirklich so, die haben also sehr, sehr viel per SMS geschrieben oder so. Und ich war jetzt, im August musste ich ja wieder hin zur Untersuchung. Unter anderem hat sie da zum Beispiel geschrieben... Komm heil wieder. Ich warte sehnsüchtig. Ich vermisse deine Zärtlichkeiten. Ich würde jetzt gerne mit dir schlafen, in Anführungszeichen. Ich liebe dich. Ja, nicht, alles nicht verständlich. Das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber ich finde erstmal eine ganz, ganz, ganz fantastische Sache, dass du lebst, Joachim, und dass du diese schwere Operation überstanden hast. Ja. Und wie diese Sache jetzt sich weiterentwickelt, das ist jetzt sehr belastend für dich, das kann ich verstehen. Aber es sollte nicht die Freude überschatten, dass du das geschafft hast, was so haarscharf am Tode vorbeigegangen ist alles. Richtig. Vielleicht meldet sie sich nochmal, vielleicht gibt es irgendwann ein Zeichen, aber sie in dieser Traurigkeit, das große Glück, dass du nochmal ein Leben geschenkt bekommen hast letztendlich. Ja, sicher. Und du hast auch deine Kinder und es ist sehr schwer zu verkraften, wenn man einen geliebten Menschen halt verliert, durch eine Trennung auch. Aber du hast dein Leben gewonnen und das ist, finde ich, ein großer Grund und eine große Hoffnung, auch weiter nach vorne zu gucken. Das muss ich schon allein wegen den Kindern. Ja, unbedingt. Ich freue mich sehr, dass du dich nochmal bei mir gemeldet hast. Weil solche gravierenden Fälle bleiben mir und den Zuhörern natürlich auch immer in der Erinnerung. Und man fragt sich oftmals, Mensch, was ist denn bloß aus dem geworden damals? Und jetzt wissen wir, was aus Joachim geworden ist. Er hat's geschafft. Ja. Und ich wünsche alles Gute weiterhin, Joachim. Danke. Und dass die Bestrahlung gut wirkt und dass es keine Loslösung der Zellen gibt und dass es alles gut läuft weiter. Okay. Von Herzen alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Joachim. Tschüss. So, meine Lieben, das hier ist die Faxnummer. Ich sag euch nochmal erst die Faxnummer. 0800 5678 110. Kostenfrei. Und die Telefonnummer 0800 5678 111. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wir haben heute eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Florian ist 19 Jahre alt und jetzt hier bei mir. Hallo. Hallo. Florian. Ja? Was ist der Grund deines Anrufes? Also, es ist so, dass ich nebenberuflich, sag ich mal, Go-Go-Tänzer und Stripper bin. Ha, das ist das Thema von gestern. Ja, ich habe gestern auch schon versucht anzurufen, aber ich kam irgendwie nicht so ganz durch. Und ja, dass ich halt am Überlegen bin auch, ob ich das vielleicht auch hauptberuflich machen soll und irgendwie, ja, nicht meine Ausbildung schmeißen soll, aber weil das ist eigentlich ziemlich gutes Geld und schnelles Geld, was ich damit verdiene. Eins nach dem anderen. Was machst du von Beruf? Sprich, welche Ausbildung machst du? Ich bin in einer Werbeagentur und bin für Grafik und Design zuständig. In welchem Lehrjahr? Im ersten. Wie viel Lehrjahr? Angefangen. Drei muss man. Und du bist Go-Go-Tänzer. Ja. Was ist das? Das ist, dass ich halt, also es gibt eine Diskothek und ja, da gibt es so eine Vorstory eigentlich. Ich weiß nicht, ob das für Zeit ist, um die zu erzählen vielleicht. Fass es mal kurz zusammen. Wenn du laberst, geh ich schon dazwischen. Ja, also wie gesagt, in der Werbeagentur, wo ich arbeite, da... mein Chef, der ist schwul, ja. Ich bin's auch. Ja. Weiß irgendwie, wissen halt nicht so viele. Ja. Und er hat halt... ich hab's mir gleich gedacht. Aber egal. ja, und mein Chef habe ich halt mal gefragt, ob ich ihn mal begleiten könnte. Also quasi begleitservice-mäßig, er wird mich auch dafür bezahlen und so. Ja. Wir sind dann in den Club gegangen, weil ich habe gesagt, okay, das ist gutes Geld auch, ne? Ja. Und er hat halt gesagt, dass ich für ihn tanzen soll. Aha, wie in dem Club sollst du für ihn tanzen? In dem Club soll ich vor ihm und für ihn, nur für ihn tanzen. Mhm. Das habe ich dann auch getan und das hat ihn voll geil gemacht. Mhm. Und ja, und dann sagt er irgendwann, ja, jetzt möchte ich, dass du da vorne tanzt. Und da war dann halt so eine Säule, eine Stange halt irgendwie, wo sonst andere Leute tanzen. Und da war aber momentan nichts. Und ja, dann habe ich dann halt da getanzt. Und aber angezogen, ne? Zu der Zeit war ich noch angezogen. Und also das ging immer weiter irgendwie. Wie, du hast dich doch nicht beim ersten Mal da schon ausgezogen? Ja, es ist ja nicht innerhalb von 5 Minuten gewesen. Mhm. Es hat sich schon hingezogen und ich habe auch immer mehr Hemmungen verloren. Also am Ende der Nacht warst du da halbnackt? Ja, genau. Und der Chef hat sich gefreut? Der Chef hat sich sehr gefreut. Bist du bei dem Chef heute immer noch? Ja. Das ist aber ein komischer Chef, ne? Der das ist auch ein komischer Chef. Ja. Das Härteste ist, dass wir das öfter gemacht haben, weil er hat mir dafür 250, 300 Mark immer gezahlt, eigentlich so. Hat er dich denn auch angebaggert, angegrabbelt? Ja, beim ersten Mal, weil er mich nach Hause gebracht hat, da hat er im Auto zu mir gesagt, du, Florian, und ich so, ja, was ist los und so. Und er sagte so, ja, ich möchte jetzt mit dir ficken und ich möchte, dass du mir einen bläst. Und das darf man nicht so sagen hier. Ich möchte mit dir Geschlechtsverkehr haben, hat der Chef gesagt. Okay. Aber ich hoffe, dass Florian das nicht gemacht hat. Nein. Also Florian ist nicht käuflich im Sinne von Sex, er tanzt gerne mal. So, das war jetzt die Vorgeschichte. Das war die Vorgeschichte. Da bist du auf den Geschmack gekommen und seitdem bist du Gogo, der Dancer in Diskotheken. Ja, also dieser Clubbesitzer von dieser Diskothek, der, das habe ich nachher rausgefunden, der hat meinem Chef Geld gezahlt, damit mein Chef mich animiert, da zu tanzen. Ist das alles komisch? Das ist alles irgendwie sehr komisch gewesen. Habe ich rausbekommen und ja, jetzt überlege ich halt, weil das mir auch wirklich Spaß macht und weil ich in dieser Diskothek jetzt auch nicht unter Vertrag stehe, aber weil die mich halt öfter mal anrufen. Und wie oft hast du das denn jetzt in der Diskothek schon gemacht? Oh mein Gott, das weiß ich nicht. Na ja, 10-mal, 15-mal, 100-mal, so oft nicht. Das dritte, was du gesagt hast, das kommt schon näher. 10-mal. Nein, das 15. dritte, das waren 100-mal. 100-mal, ja, das schon, ne? Und trittst du da ganz nackt auf oder so in Tanga oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wenn ich Gogo tanze, dann habe ich natürlich irgendwas an, irgendwas total Heißes habe ich dann an. Mhm. Und ich ziehe mich dann auch nicht aus, so in dem Sinne, sondern ich tanze einfach nur mit den Leuten. Ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit Table Dancing? Ja, genau, so ist das. Was kriegst du denn pro Tanz? Naja, was kriege ich pro Tanz? Also pro diesen, also wenn ich so einen Gogo-Tanz mache, bekomme ich dafür 450 bis 500 Mark. Gute Kohle, ne? Ja, und wenn ich halt strippe, dann kommt es auch darauf an, wie ich mich fühle, wie viel ich ausziehen möchte, weil das liegt bei mir. Mhm. Also du strippst auch. Alles in der einen Diskothek, ne? Ja. Mhm. Das heißt, du musst auch einen relativ guten Body haben. Ja. Und tust auch was dafür. Eigentlich schon. Mit trainierst ein bisschen. Trainieren. Isst nicht zu viel Schokolade und Fritten. Doch, eigentlich wohl. Doch. Ja, mit 19 kann man das manchmal auch noch. Da setzt das nicht an. So, aber die Grundfrage ist natürlich jetzt, die du gestellt hast am Anfang. Soll ich meine Lehre aufgeben für dieses Tanzen? Ja. Meine Meinung ganz eindeutig klar. Natürlich nicht, du Depp. Natürlich ja, nicht, Florian. Du kannst aufgeben, aber es macht mir einfach irgendwie, merke ich, mehr Spaß. Ja, ja, das ist natürlich, aber das ist Schall und Rauch, was du da machst. Das machst ein paar Jahre und dann hast du nichts in der Hand. Versuch das doch zweigleisig zu fahren, wenn es irgendwie geht, am Wochenende. Und zieh dieses Ding durch, dass du zumindest schon mal eine Ausbildung in der Hand hast. Was hängst du da mit 29 und bist ein abgefuckter Tänzer irgendwann und hast gar nichts. Und fängst vielleicht mit Mitte, Ende 20 nochmal an, eine Ausbildung zu machen. Das ist auch nicht das Gelbe. Das ist jetzt sehr verlockend, kann ich mir vorstellen. Du verdienst leicht Kohle, sicher, du wirst beklatscht, deine Eitelkeit wird befriedigt, ne? Du brauchst gar nicht so viel zu arbeiten, brauchst nicht jeden Tag 8 Stunden oder noch länger im Büro sitzen, ist alles sehr verlockend. Gut finde ich das nicht, wenn du dich nur dafür entscheidest. Nein, deswegen, ich bin halt am Überlegen, ich wollte auch nicht die Ausbildung schmeißen, sondern irgendwie halt, ja, wie gesagt, das alles beides versuchen, aber das ist irgendwie total kompliziert und... Warum? Du kannst auch tanzen am Wochenende und in der Woche? Ja, sicher, ich meine, das Tanzen macht mir auch so Spaß, das ist für mich auch Entspannung, nur wenn ich jetzt für andere tanzen, dann konzentriere ich mich mehr darauf und muss auch eine Show darbieten. Mhm. Das macht mir auch Spaß, aber das ist auch wieder Stress, das ist nicht einfach Freizeit. Mhm. Und das ist quasi auch ein Job und dann noch in der Woche das Arbeiten, das ist echt, dass ich wirklich keine Freizeit habe und ich momentan denke, ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Nee, finde ich nicht. Und dann, wenn, dann tritt lieber in Sachen Tanzen ein bisschen kürzer. Du kannst als Tänzer nochmal richtig voll loslegen, wenn du deine Lehre zu Ende hast. Dann spricht gar nichts dagegen zu sagen, okay, ich mache gut Kohle, ich ziehe das mal 3-4 Jahre voller Kanne durch und sahne ab und guck dann weiter. Ja, aber weißt du, wie ich dann aussehe? die, wie du dann aussiehst. Ja, weiß ich nicht. 3 Jahre können Menschen gut verändern. Ja, aber du bist erst 19. Also mit 22 wirst du auch noch schön knackig aussehen und bestimmt, wenn du dich anstrengst, keinen Bierbauch haben. Vor allen Dingen nicht, wenn du jetzt immer so ein bisschen nebenher auch tanzt. Naja. Also ich bin ganz sicher, dass es falsch wäre, deine Lehrer dran zu geben, Florian. Ja, du hängst in der Masse von so vielen Leuten, die irgendwann dann in diesem Gewerbe gearbeitet haben, nichts in der Hand haben, die nicht mehr gewollt werden, weil sie vielleicht zu alt und zu schrumpelig sind, mit 30 schon. Und dann, was bist du dann? Dann bist du gar nichts. Naja, ich meine, recht hast du schon irgendwie. Ja. Und ich hoffe, dass du dir den Chef vom Hals gehalten hast, sprich von der Hose. Bis heute. Ja, also nee, ich meine, das ist nicht so mein Typ, weil irgendwie ist er irgendwie schmantig. Ja, und er lässt dich auch in Ruhe, übt keinen Druck auf dich Nein, aus. Nein, er lässt mich nicht in Ruhe, aber das ist, ich bin ein ziemlich selbstbewusster Mensch und ich sehe sehr selbstbewusst auf und das ist für mich kein Problem. Ist ja auch schon ein Unding, dass ein Chef so etwas mit einem Untergebenen, mit einem Lehrling macht, ist schon kacke. Naja, untergeben bin ich in dem Sinne. Nee, aber du bist halt eine abhängige Person von ihm, ne? Rechtlich ist das ja auch alles nicht so in Ordnung. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Florian, du wirst die Lehre nicht abbrechen, ist das klar? Wehe, mir kommt zu Ohren, dass du die Lehre abgebrochen hast. Dann komme ich in die Diskothek und bewerfe dich mit Eiern. Mit Tomaten. Wer weiß, vielleicht stehe ich da drauf. Ja, das ist noch ein ganz anderes Thema. Florian, in diesem Sinne. Okay. Bye, bye. Schönen Abend noch. Ja, dir auch. Ciao. Tschüss. 1.31 Uhr, 20 Sekunden, kurze Pause. Nur 32 auf die Sekunde im Fernsehen. Über der Fernsehen läuft eine Geschichtsnacht zum Thema deutsche Einheit. Deshalb sind wir hier, Domian, die Telefon-Talkshow Domian, heute ausschließlich im Radio bei 1Live. Und wenn ihr mit mir reden wollt, das hier ist meine Telefonnummer 0800 5678 111. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Kurze, knappe, prägnante Frage. Ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Jetzt haben wir hier Gianni, stimmt das? Hallo? Und zwar, ich wollte mit dir über meine Ex reden. Ja, aber wir sagen erstmal guten Tag zusammen. Ja, guten Morgen. Guten Tag, nicht guten Morgen. Guten Morgen. Du bist 16 Jahre alt? Ja, 16 Jahre. Mensch, du hast eine Stimme. Ich hätte jetzt gesagt 32. Je älter als ich bin. Nee, aber ist ja auch ein Kompliment für den... Ja, danke. Ne? Ich will aber nicht danach auch... Nein, wollte ich auch gar nicht damit sagen. Überhaupt nicht. Ich kann sie gar nicht euch aussprechen. Gianni? Ja, mein richtiger Name ist Gianfranco. Wir hatten schon mal geredet. Ist das wahr? Das ging um meinen Vater. Weißt du das nur noch? Nee, aber lass uns jetzt mal über das reden, weswegen du heute anrufst. Nee, über das nicht, über was ganz anderes. Und zwar, mein Ex lässt mich einfach nicht mehr in Ruhe. Dein Ex? Meine Ex. Dein Näh-Ex? Ja, ein Mädchen. Ein Mädchen. Michaela hieß sie. Ein Mädchen, lass dich nicht in Ruhe. Wie alt ist sie denn? Die ist 14. Mhm. Und das Problem ist, sie klammert ganz schön. Mhm. Ich habe mit ihr Schluss gemacht, weil ich keine Freiheiten hatte bei ihr. Sie hat mich jeden Tag angerufen. Sie hat mich genervt bis auf Letzte. Bei ihr eine Gegend wohnt einer, der bei mir in der Klasse ist. Den hat sie mal Briefchen mitgegeben, etc. Und das hat mich einfach genervt, da habe ich immer Klartext gesagt. Und dann ist ein leichter Streit ausgebrochen, da haben wir Schluss gemacht miteinander. Wir waren 4 Monate zusammen. Mhm. Kurze Zeit später habe ich einen tollen Brief von ihr gekriegt. Also, da weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich lese ihn dir mal vor, ne? Mhm. Ja, nicht ganz, vielleicht so ein paar Auszüge. Der ist nicht lang. Mhm. Also, hallo Gianni. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Und mir ist einiges klar geworden. Du warst der erste Junge, der mir so viel Zärtlichkeit gegeben hat, wie ich schon brauchte. Du warst der erste Junge, der mir seine Liebe gezeigt hat und vor dem ich mich nicht schämen musste. Ich konnte dir Dinge anvertrauen, die ich noch nie jemandem sagen konnte. Du bist einfach ein Mensch, den ich brauche, nicht nur als Freund. Am liebsten möchte ich mit dir hier weg. Nur wir beide Ganz alleine. Du weißt gar nicht, wie ich dich liebe. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Hör mal, jetzt muss ich mich bei dir erstmal groß entschuldigen. Weißt du, was ich die ganze Zeit gerade am Anfang gedacht habe? Hm. Weil ich mit dem Namen nicht so Zeug gemacht habe. Du wärst ein Mädchen. Nein. Ich bin ein Junge. Ja, du bist ein Junge. Mann, ja. deswegen sagte ich das mit der Stimme gerade auch. Jetzt ist das auch okay mit der Stimme. Ach so. Ich dachte so Gianna Nannini-mäßig oder nein. So. Nein, italienischer Name. Ja, also ein Junge. Ja. Mann, jetzt bin ich ja schon, jetzt ist die Welt wieder eher in Ordnung. Ich dachte schon, wie kannst du dich da so täuschen? Mhm. Ach ja, ein trauriger Brief, ne? Ja, also ich finde jetzt unverzeihlich gesagt ein bisschen mitleiderregend. Mhm. Wie hast du darauf reagiert jetzt auf den Brief? Ich habe sie erstmal angerufen. Hab sie darauf angesprochen, wie sie das meint, und dann meinte sie, ja, ich liebe dich, ich kann ohne dich nicht mehr leben. Und dann meinte ich so, Michaela, aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Du hast... Ja, was hast du ihr denn gesagt darauf? Ja, ich liebe dich auch noch, aber du lässt mir keine Freiheit, du klammerst mir zu viel, ich kann nichts machen, ohne dass du mich ständig anrufst, oder... Liebst du sie denn wirklich noch? Ich liebe sie wirklich noch, also das war jetzt ungelogen meine erste Freundin, die ich richtig geliebt habe. Mhm. Also so gefunkt hat sie bis jetzt noch bei keiner. Mhm. Also wenn sie sich anders verhalten würde, würdest du sogar gerne mit ihr zusammen sein? Ja. Oder? Ja klar, aber ich weiß nicht, was sie machen soll. Also, das Problem ist ja wirklich, dass sie noch sehr jung ist, ne? Ja. Dass sie das große Problem... Ich kann ja einen Drang kriegen, wegen Verführung Minderjähriger. Ja... Das ist in dem Bereich zwischen 14 und 16 schon ein bisschen schwieriger, wenn der 14-Jährige, die 14-Jährige das auch freiwillig macht und auf dich zugeht. Also das ist so eine Grauzone. Wenn sie unter 14 wäre, wäre es ganz kompliziert. Aber ich meine auch überhaupt, sie ist noch sehr jung, wo man die Gefühle vielleicht auch noch nicht so im Griff hat und sich so klar überblicken kann. Hast du denn den Eindruck, dass sie das versteht, was du an ihr kritisierst, dass sie so klammert und dass sie dir keine Freiheit lässt? Und manchmal habe ich den Eindruck nicht, dass sie das versteht. Mhm. Weil ich habe ihr mal gesagt, ich weiß ab und zu nicht wo ich bei dir dran bin, weil sie war eine Beziehung mal so, von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Sind eigentlich die Eltern mit ein, wissen die Bescheid, deine Eltern? Ja, die Eltern wissen Bescheid. Wir haben uns sofort nach einem Monat, haben meine Eltern sich mit ihren Eltern kennengelernt. Achso, das ist schon mal gut, ja. Mhm. Und da kamen die mal nach da und wir mal nach hier. Also die haben sich eigentlich gut befreundet. Mhm. Und dann ging halt der Zoff los und sie will sich jetzt unbedingt noch mal mit treffen und über alles Klartext reden. Aber das finde ich in Ordnung. Das musst du auch machen. Das mache ich auch. Wir haben jetzt schon was ausgemacht, wenn wir uns treffen. Mhm. Also das musst du auch machen. Die Chance musst du euch und ihr noch mal geben. Versuche das doch noch mal da zu machen, so dass du ihr das noch mal richtig erklärst, was dir im Einzelnen auf die Nerven geht. Und wenn du den Eindruck hast, dass es nicht rüberkommt und dass sie es nicht kapiert und du denkst, das geht eh alles wieder so weiter, dann geh wirklich weiter auf Distanz zu ihr. Ja, aber ich habe jetzt Angst, wenn ich jetzt nochmal was mit ihr versuche, dass ich das jetzt nur aus Mitleid mache oder... Ja, deswegen fragte ich dich ja gerade auch, was deine eigentlichen Gefühle sind. Ja, also ich liebe sie wirklich von ganzem Herzen. Also das ist wirklich ein super süßes Mädchen, also... Aber da verstehe ich nicht, dass du die Sorge hast, du würdest etwas aus Mitleid tun. Ja, wo ich den Brief gelesen habe, da dachte ich, ach du Scheiße, was hast du jetzt gemacht? Mm. Was hast du jetzt für Scheiße gebaut? Mm. Vielleicht wäre es überhaupt gut, wenn ihr, egal wie das Gespräch ausgeht, entscheidet, wir gehen erstmal so vielleicht ein paar Monate auf Distanz, damit sich das Ganze noch mehr beruhigt. Vielleicht ist das meinst, also gar nicht mehr sprechen, oder? Ja, was heißt sprechen? Ich weiß nicht, seht ihr euch so in der Stadt, in der Schule öfter? Ja, also in der Stadt sehen wir uns öfter. Also meinst du dann, wenn wir uns denen auf den Weg gehen oder mal Hallo sagen? Ja, Hallo schon sagen, aber keine großartigen Gespräche mehr führen miteinander. Damit also erstmal alles auf die stille Linie. Ja, damit sich jetzt erstmal alles beruhigt. Vielleicht ist das für das Mädchen auch ganz gut. Damit sie sich mit ihren Gefühlen auch übereinkommt. Genau, und du vor allen Dingen auch. Also rede mit ihr und hab das aber so im Hinterkopf, dass du das vorschlägst, dass du fändest es gut, wenn man vielleicht mal so 3 Monate jetzt das Ganze mal auf Eis legt. Aber das versteht sie ja nicht. Ja, dann muss ich sowas in der Art hat sie ja schon mal vorgeschlagen. Lass uns die Beziehung erstmal ein bisschen auf Eis legen, habe ich so zu ihr gesagt. Und das versteht sie nicht. Nee, dann musst du sie ja verständlich machen und ihr genau sagen, wie du dir das denkst. Eben, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man sich nicht anruft. Und wenn sie dann traurig ist, nein, dann ist sie halt traurig. Das muss sie halt lernen. Wir sind das ganze Leben lang immer wieder traurig, wenn Liebe nicht so funktioniert, wie wir es wollen. Ja. Ja? Also du bist ja auch ein bisschen der Ältere und trägst auch etwas Verantwortung und versuche doch mal sie so ein bisschen behutsam in diese Richtung zu führen. Ich glaube, das ist für euch beide erstmal das Beste. Und dann kann man immer noch gucken nach 3-4 Monaten. Meinst du, wenn wir uns in der Stadt treffen, soll ich das mal vorschlagen? Ja, nee, du hast ja gerade gesagt, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ja, wir haben ja schon ein Treffen organisiert, wollen wir uns treffen. Ja, genau, und da könnt ihr das ja so besprechen. Okay? Okay. Mein Lieber, das nächste Mal werde ich dich nicht verwechseln. Und an Jelena Nie denken oder sowas. Das merke ich mir. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Susanne, 35 Jahre, guten Morgen. Hallo. Susanne, schönen guten Tag. Guten ja, Abend, guten Morgen. Was ist dein Thema? Tja, mein Thema ist ein unmoralisches Angebot. Das man dir gestellt hat. Ja. Wer? Und zwar war ich letzte Woche beim Arzt, weil ich total Verspannung hatte im Nacken- und Schulterbereich und so. Und jetzt sag bloß nicht, der Arzt hat dir ein unmoralisches Angebot gemacht. Ja. Was für ein Arzt war das? Dein Hausarzt? Nein, also ein Orthopäde, aber bei dem bin ich ziemlich oft wegen meinen Kindern, wegen Einlagen und Sportverletzungen und so. Du bist verheiratet und hast Kinder? Ja. Wie viele Kinder? 2. Und du bist auch verheiratet? Ja. Und du lebst mit deinem Mann auch zusammen? Ja, nicht so ganz. Also er ist viel unterwegs und so und ist also im Schnitt 2-3 Mal im Monat zu Hause. Mhm. Ist die Ehe denn in Ordnung? Nee. Die ist nicht in Ordnung. Aber das hat ja damit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Ja. Also, ja, es hat doch was damit zu tun. Aber der Arzt weiß nicht, dass eure Ehe nicht in Ordnung ist. Nee, wusste er nicht. Was hat er denn konkret gemacht und gesagt? Also es war halt so, dass ich da nun saß mit meinem verspannten Nacken und ziemlich bedrückt und geknickt da saß. Und dann kam er rein und meinte, ja, was gibt's? Und ich dachte, ja, dann verspannt. Und meinte, ja, das sehe ich schon. Und ich wollte da sowieso letztes Mal schon mit ihm drüber reden und schon längere Zeit und so hatte ich da schon mal gedacht und da fehlt irgendwie der Glanz in den Augen und was ist denn, irgendwie kann man dann auch sehr auf so, ja, persönliche Sachen, oder ja, was heißt persönliche Sachen, ich meine, das stimmt ja auch, dass das, also dass diese Sorgen, die machen einen ja bedrückt und davon. Also er ging über das hinaus, was ein Orthopäde eigentlich machen soll, nämlich sich um die Knochen und die Muskeln kümmern soll. Er hat sich auch in ein Gespräch mit dir eingelassen. Ja. Was ja im Prinzip auch löblich ist, dass ein Arzt sich eben, auch... Also ich fand das auch sehr angenehm und dadurch, dass ich den halt auch so eben auch als Arzt für meine Kinder tatsächlich kenne, ist da auch so halt so eine Vertrauensbasis und irgendwie ist das dann alles aus mir rausgeplatzt und ich habe jedenfalls angefangen zu heulen und lag dann da nur noch heulend da und er hat dann da an meinem Rücken irgendwas eingerenkt und angefangen den Nacken zu massieren und so und da war halt immer weiter gesprochen und es wurde immer, also es rutschte dann ganz schnell ab in irgendwas, wo ich dachte, naja, also eigentlich ist das auch beim Arzt, der sich jetzt ein bisschen mehr um einen kümmert, ist das eigentlich trotzdem zu viel. Ne? Mhm. Also kam dann, irgendwann hatte ich dann so, kam irgendwas von Abspritzen vor und ich denke, ja, so obszön? Ja. Mhm. Also wie war das, wie hat er da dieses moralische, unmoralische Angebot formuliert? Was hat er konkret gesagt? Und dann kamen wir eben auch auf meine Ehe und dass das ja auch nicht alles so gut läuft und da erzählte er mir auch dabei, dass er geschieden ist, was ich bis dahin auch nicht wusste. Also ich hatte so auch öfters von seinen Kindern erzählt, weil die auch so im gleichen Alter sind wie meine. Und erzählte er so, dass seine Frau ihn verlassen hat und irgendwie über Männer und Frauen und wie er das für Männer ist. Also nochmal, das ungeheuerliche Angebot, was hat er formuliert? Und dann kam das so langsam dahin, dass er dann fragte, ja, ob ich denn mir vorstellen könnte, also warum ich meinen Mann nicht verlasse und so und dann meinte ich, das weiß ich nicht mehr, ob ich mir dann vorstellen könnte, einen Freund zu haben oder so und ich wäre ja auch ganz attraktiv und hätte eine gute Figur und alles mögliche und also es war schon ziemlich so eindeutig in die Richtung, dass er dich meinte und also dass er sich meinte. Ja. Und das und er hat was von Abspritzen gesagt? Ja, aber frag mich nicht, wie das war, weil das war gerade am Anfang, als ich angefangen hatte zu heulen. Und ich habe das gar nicht so richtig... Ja, vielleicht hat er es auch anders. Hat er gesagt, ich gebe ihm mal eine Spritze oder sowas? Nein, das war schon irgendwie im Zusammenhang mit Mann und Frau. Jetzt liegst du da, völlig fertig mit den Nerven, körperlich hast du Probleme und seelisch bricht auch noch alles aus dir heraus. Und dann begegnet dein Arzt deines Vertrauens dir auf diese Art und Weise. Ja. Wie bist du denn da wieder rausgegangen, mit welchem Gefühl? Ja, und jetzt kommt ja das Komische. Ich fand das eigentlich bis dahin eigentlich auch noch ganz angenehm alles. Also er hat dann ja nun meinen Nacken und meine Schultern massiert und es war auch schon, also das habe ich sogar in meinem Zustand da auch bemerkt, dass er auch so ein gewisses Begehren war in den Händen und das war also auch, also er ist mir nicht an die Wäsche gegangen oder so, aber... Also da ist nichts passiert? Nee, konkret. Ist nichts passiert, aber irgendwie so diese, also ich habe schon gemerkt, dass ich ihn als Mann auch erregt habe oder dass er... Gut, jetzt bist du irgendwann da rausgegangen und dann bist du erstmal zur Besinnung gekommen, Mensch, was ist da gerade passiert? Wie denkst du denn, wie hast du dann darüber gedacht und wie denkst du heute darüber? Ja, und dann wollte ich mal erzählen, wie das dann aufgehört hat. Und zwar hat er dann halt da noch ein bisschen weiter erzählt und so. Und dann fragte er plötzlich, während er dann noch weiter an mir massiert hat, ob ich manchmal Sehnsucht nach einem Schwanz habe. Und da ist bei mir so alles so geklickert. Ich dachte, mein Gott, der muss ich jetzt mal einen runterholen. Und dann, ja, habe ich gesagt, so, also jetzt reicht's und so. Und dann hat er es aber ganz schnell wieder abgebogen. Meinte, ja, ich will sie doch nicht anmachen und das ist alles. Und ich mache psychosomatische Fortbildung und so. Und dann bin ich da rausgekommen, oder auch noch während ich da war, weil ich muss mich dann ja erstmal wieder anziehen und er hat dann noch alles Mögliche erzählt und so. So, jetzt frage ich dich. Und dann habe ich ihn nur angeguckt und gedacht, naja, könnte ich mir das vorstellen? Eigentlich ist er nicht so mein Typ, so vom Äußeren. Und so ist das im Moment auch, dass du am Schwanken bist, du bist gar nicht so empört. Ja, ich bin einerseits bin ich total wütend, weil ich denke, das ist so ein massiver Vertrauensmissbrauch. Nein, das darf kein Arzt machen. Das ist ganz schlimm, dass er das gemacht hat. Ja, du könntest ihn, glaube ich, anzeigen wegen so einer Sache, aber wie willst du es ihm beweisen? Er hat ja eine Situation vollends ausgenutzt, nämlich dass du da auch seelisch quasi zusammengebrochen bist und kommt damit obszönen Angeboten. Eigentlich ist es grauselig, was der da gemacht hat. Mhm. So, aber trotzdem bist du irgendwie ein bisschen animiert. Ja. Und denkst, ah, vielleicht nicht, vielleicht warum nicht mit dem Orthopäden? Ne? Ja, die Frage ist natürlich jetzt ganz im Ernst, Susanne, wie ernst der das meint. Und ich finde, das wirft schon ein so schlechtes Licht auf ihn, dass er das so eingefädelt hat, dass da nichts Dolles hinterstecken kann. Vielleicht bist du eine von vielen mit Ja, denke ich mir auch. Ich meine, gerade bei so einem Arzt, wenn ich meine, Sportverletzungen, da kommen viele junge, attraktive Frauen und so. Das ist ja noch nicht so wie bei anderen. Also die Ratio sagt mir, lass bloß die Finger davon und such dir einen anderen Orthopäden. Es klingt alles sehr mies und sehr faulig, was du mir da erzählt hast, wie dieser Mann sich verhält. Und die Hoffnung, die du damit verbirgst, du willst ja nicht nur mal mit dem in die Kiste. Ich vermute ja, wenn, dann, dass du auch vielleicht dich sogar in den verlieben würdest, können, wollen oder so. Nee, also verlieben will ich mich eigentlich das nicht. Es klingt alles zu dubios, Susanne, und zu heikel. Ich würde mich an der Stelle, wenn es auch eventuell für dich ein bisschen verlockend wäre, rausziehen. Auf jeden Fall. Wer weiß, auf was er es angelegt hat. Wie gesagt, wer weiß, ob du eine von ganz vielen bist. Und es ist einfach auch eine miese Tour. Man darf einfach so etwas auch nicht unterstützen, finde ich, dass ein Arzt sowas tut. Das ist ein schlechter, das spricht auch ein schlechter Charakter aus diesem Verhalten, finde ich. Aber du findest ihn attraktiv. Mensch, ich merke es ja schon in deinem Schweigen. Also ich meine, natürlich denke ich das auch alles, dass das absolut daneben ist und dass man das, also ich habe sogar auch schon überlegt, ob ich ihn anzeige, aber wie gesagt, kann man nichts beweisen und dann denke ich halt auch, also irgendwie... Pass auf, dann geh in die Offensive. Wechsel deinen Arzt, geh zu einem anderen Orthopäden, damit das schon mal klar voneinander getrennt ist. Ruf ihn als Privatperson und nicht als Patientin an und sag, na, wollen wir mal miteinander essen gehen? Dann mach es so. Aber geh auf jeden Fall aus dieser Patientenrolle da raus. Das ist, finde ich, das ist auf keinen Fall in Ordnung. Aber geh mit höchster Vorsicht daran. Das, mit diesem Mann ist, glaube ich, nicht zu spaßen. Wer weiß, was er... außerdem, es geht ja jetzt auch nicht nur um dich und um ihn. Du hast ja gesagt, dass du auch noch in eine Ehe steckst. Du bist zwar unzufrieden in der Ehe, aber da kommt ja das nächste Problem auch noch dazu. Du willst ja deinem Mann dann gezielt fremdgehen. Hast du das schon mal gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich denke in letzter Zeit immer öfter daran. Also die Ehe ist... Ich habe sogar jetzt im Sommer schon überlegt, ob ich auf irgendwelche Anzeigen antworte oder selber Anzeigen aufgebe. Und da ist keine Liebe mehr zwischen euch? Nee, also eher so eine Gewohnheit. Warum seid ihr noch zusammen? Ja, das weiß ich ja nicht. Wenn ich das wüsste, dann würde es mir ja nicht so schlecht gehen. Das hört man immer wieder von so vielen Paaren, dass ja, man, das dass die Leute sagen, es ist so Gewohnheit. Also ich habe eins, doch einen Grund weiß ich, dass, nee, nicht, weshalb wir zusammen sind, aber das wollte ich vorhin noch sagen, bei diesen Pärchen, die angerufen hatten, die, wo er immer so viel Sex wollte, sie nicht. So hat es bei uns auch angefangen. Und das hat bei uns halt dazu geführt, dass ich überhaupt keinen Spaß mehr dran haben kann an Sex. Das ist immer nur, also so wie er ankommt, denke ich, ach, jetzt will er wieder und irgendwie. Und dann lässt du es über dich ergehen? Und ich denke dann, ja, kann ich es jetzt ertragen oder kann ich es nicht ertragen? Aber es ist nie so, dass ich dann überhaupt noch Lust habe. Und wenn du es dann mit dir machen lässt, denkst du an deinen Einkaufszettel wahrscheinlich? Ja, genau. Ja. Du kennst das. Ja, aber das ist schlimm. Wie lange bist du verheiratet? Wie lange seid ihr verheiratet? 15 Jahre. 15 Jahre. Ich finde, dass es so wichtig ist. Du bist ja eine junge Frau noch von 35, Susanne. Dass du auch nochmal einen neuen Lebensabschnitt für dich hinbekommst. Ich finde, dass man sich wirklich, dass das die ehrlichere Art und Weise ist, miteinander umzugehen, sich dann zu trennen. In Freundschaft zu trennen. Ihr sollt ja auch in Freundschaft sein, weil ihr habt ja Kinder. Dann muss man ja auch miteinander umgehen. Aber so ein Nebenherleben in Frustration, im Schweigen, in der Unzufriedenheit, das ist doch kein Leben. Willst du so 70 werden oder 80? Nee. Nee. Ja. Also finde ich, wenn du dich jetzt da in einen neuen Murks hineinbegibst mit deinem Orthopäden, mach erstmal klar am Tisch in deinem eigenen Haus, mit deiner Beziehung. Und dann bist du frei und dann kannst du machen, was du willst. Stell dir mal vor, du fängst das jetzt an mit dem Orthopäden, dann erfährt das dein Mann irgendwie und dann wieder neue Vorhaltungen und Vorwürfe und du lieber Gott. Das Hauptproblem ist nicht der Orthopäde, das Hauptproblem ist deine Ehe. Glaube ich. Ja, sonst würde ich darauf ja gar nicht irgendwie so ansprechen. Natürlich. Wenn du eine gute Ehe führen würdest, dann wärst du empört herausgegangen. Ne? Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin weiterführen? Oh ja. Dann biete ich dir das sehr gerne an. Das ist die Elke heute Nacht. Und das Verfahren ist, du kennst es ja vielleicht, du legst auf und die Elke, das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an. Und ich wünsche alles Gute und denk mal über diese Ehegeschichte nach. Ja, okay. Alles Gute, meine Liebe. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Andreas, 36 Jahre alt, morgen. Ja, hallo, Domian. Andreas. Ja, mein Problem ist folgendes, also ich habe das schon angedeutet, also... Ja, ich bin durcheinander jetzt, ein bisschen nervös auch. Du musst von ganz vorne anfangen, weil ich weiß gar nichts, was du gerade gesprochen hast. Ja, ich habe jetzt seit 10 Monaten das Haus nicht mehr verlassen. Du hast seit 10 Monaten das Haus nicht mehr verlassen, deine Wohnung? Nein. Warum? Ja, wie soll ich das sagen? Also, ich habe irgendwie Ängste, ne? Also überhaupt rauszugehen. Vor was hast du Angst? Ja, von Menschen eigentlich, ne? Ich habe einfach tierische Angst und Was macht diese Angst vor den Menschen denn aus? Ja, was macht die aus? Also warum hast du Angst vor den Menschen? Ja, ich denke in erster Linie durch viele Rückschläge, die ich erlebt habe im Leben. Ich habe auch im Grunde nie so richtig was auf die Reihe gekriegt. Aber was denkst du denn, wenn so bei der Vorstellung, ich, Andreas, gehe jetzt mal raus, zum Fleischer und kauf was ein. Da begegnen mir Menschen und ich muss an der Theke sagen, ich möchte das und das haben. Welche Ängste löst das dann in dir? Also das ist ja der blanke Horror. Also das wär, also jetzt momentan überhaupt nicht vorstellbar. Das wäre also, wie gesagt, der totale Horror. Also ja, das habe ich schon verstanden, dass es Horror ist. Aber versuch mir mal zu erklären, warum das Horror ist. Vor was hast du da ganz, ganz konkret Angst? Ja, ich kann sagen, also ja, auf der einen Seite ja, blöd angeguckt zu werden und beobachtet zu werden? Ja. Und dass ich die Blicke auf mich ziehe. Ne? Vielleicht auch die Angst, zum Beispiel in einem Geschäft gar nicht richtig reden zu können, was man will. Genau, ja. Nicht sich formulieren zu können. Ja. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe, das fing bei mir an mit 14 eigentlich. Also, dass ich dann depressiv wurde, langsam, ne? Und ich bin jetzt 36, und das ist auch schon eine ziemlich lange Zeit. Seit 10 Monaten im Haus. Im Haus oder in einer Wohnung? Ja, im Haus, ne? Im Haus. Hast du ein Haus? Nein, ich habe kein Haus, ne? Also ich muss auch dazu sagen, ich habe mich mehr oder weniger zurückgeflüchtet, ne? Zu den Eltern jetzt. Du bist bei deinen Eltern im Haus? Ja, seit 10 Monaten wieder. In einer größeren Stadt, da habe ich mit meiner Freundin zusammen gewohnt. Das heißt, die Eltern versorgen dich dann auch? Ja. Die kaufen ein, die Mutter macht das Essen, die kocht und wäscht für dich? Nein, nein, soweit ist es also nicht. Also ich, im Haus mache ich halt schon was. Mhm. Was sagen deine Eltern denn dazu, dass du gar nicht vor die Tür gehst? Ja, ich meine, sind das ja halt seit dieser langen Zeit, also wo ich das schon habe, also naja, im Grunde auch schon gewohnt, ne? Also diese Phase, ich muss dazu sagen, dass ich bei mir das Krankheitsbild herausgestellt habe, dass ich manisch-depressiv bin. Mhm, mhm. Was machst du den ganzen Tag über? Ja, was mache ich? Tja. Was machst du denn? Ich schlafe erstmal lange. Mhm. Bist lange auf wahrscheinlich? Ja, klar. Ich muss auch so sagen, ich gucke deine Sendung immer regelmäßig. Mhm. Ja, und Dann wachst du irgendwann auf, mittags vielleicht? Mhm. Und dann? Ja, man kann sagen, also das ist wie so ein Vegetieren jetzt eigentlich, ne? Man schaut nach draußen. Ja. Und also hängst du nur so in der Wohnung rum? Ja, ja. Guckst auch tagsüber wahrscheinlich Fernsehen? Ja, auch. Aber was? Nur das ist so problematisch halt auch, weil ja, wir wohnen ja auf dem Lande jetzt. Mhm. Und man sieht halt so richtig so, wie das Leben an einem vorbeizieht, ne? Mhm. Die Nachbarn. Ist das denn, traust du dich nachts rauszugehen, wenn niemand auf der Straße ist? Die Phase hatte ich auch schon gehabt. Dass du alleine rumgegangen bist? Mhm. Ja, mhm. Klar. Da fühle ich mich halt frei. Mhm. Das kann man sagen. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt seit 10 Monaten jetzt. Was hast, du vor diesen 10 Monaten gemacht? Hast du einen Beruf? Nee, ich hatte keinen Beruf. Ich glaube auch aufgrund dieser Krankheit. Ich habe immer mal wieder Anläufe gemacht. Und Aber du hast schon immer wieder mal gearbeitet in deinem Leben? Ja, ja. Ja, das schon. Also gejobbt so? Ja, gejobbt, ja. Mhm. Du hast selbst das Krankheitsbild gerade formuliert, nämlich manisch-depressiv. Das ist ja nur eine psychische Erkrankung. Mhm. Warst du damit oder deswegen in Kliniken oder in therapeutischer Behandlung? Ja, ich hatte mich zeitweise in therapeutischer Behandlung begeben. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich dann nie so wirklich das Vertrauen entwickeln können. Mhm. Und fühlte mich dann auch zum Beispiel da innerhalb einer Gruppe. Also so ein bisschen. Warst du mal in einer Klinik auch längere Zeit? Ja, ja, ja. Das waren dann. Wie lange? 4 Monate gewesen. Ja. Hat nichts gebracht. Das hat nichts gebracht. Also, wie gesagt, ich habe dann auch bei den anderen so gemerkt, die gingen auch raus, ne? Mhm. Die hatten ja auch zum Beispiel dann Tagesurlaub oder sowas oder Tagesausflüge. Heißt das zum Beispiel auch, dass du in all diesen Jahren beispielsweise beziehungsunfähig warst, dass du nie eine Frau hattest? Nein, das ist nicht wahr. Das hattest du schon? Nein, ich habe seit 7 Jahren eine Beziehung. Und im Moment auch? Im Moment auch, aber das ist, ich meine, das war so. Und die Beziehung, die Freundin besucht dich dann immer zu Hause? Ja. Und du kannst ihr das auch so klar machen, dass du nicht rausgehst. Das nimmt sie so hin. Ja, aber ich muss dazu sagen, klar, das nimmt sie hin. Ich muss dazu sagen, dass sie auch psychische Probleme hat. Sie hat Bulimie. Mhm. Und Borderline-Syndrom. Auch komplizierte psychologische Geschichte. Ja. Und also hängt ihr beiden in eurem Elend da euch gegenseitig. Ja. Zieht ihr euch runter eigentlich, ne? Ja. Also da ist nichts Aufbauendes. Hör mal, Andreas, du bist 36 Jahre alt. Das ist ja nur auch kein Alter. Hm. Willst du jetzt so vegetieren, bis du in die Kiste gehst? Nein, um Gottes Willen. Also es muss was passieren. Hm. Deshalb rufst du wahrscheinlich auch an. Hm. Immerhin rufst du an, hast eine Initiative. Hm. Ne, das könnte ja auch so sein, dass du so lasch rumhängst, dass du gar nichts mehr machst. Ja. Was wäre denn dein Traum vom Leben? Ja, was ist mein Traum? Also mich draußen halt, ich sag mal draußen, Anführungsstrichen, also mich ja frei bewegen zu können so. Mhm. Also auch gesundes Selbstbewusstsein zu haben. Und wie gesagt, auch das Leben einfach zu genießen, die Natur. Mhm, klar. So, aber dieses fällt nicht vom Himmel. Nach 10 Monaten der Verkapselung, die du hinter dir hast, wirst du wahrscheinlich durch eigene Kraft da nicht mehr rauskommen. Das heißt, du musst eine Hilfe in Anspruch nehmen. Du musst dir Hilfe suchen, Andreas. Mhm. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass ein Psychologe, ein Psychiater erstmal zu dir in die Wohnung kommt und dich da erstmal betreut und behandelt. Es muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Ich weiß nicht, wie man das in solchen krassen Fällen macht. Deswegen möchte ich bitten, dass du unbedingt mit der Elke gleich nochmal redest. Mhm, okay. Also die Quintessenz unseres Gesprächs ist jetzt, Andreas, dass du musst jetzt was in die eigene Hand nehmen, um dich aus diesem Sumpf herauszuziehen. Und du musst andere Hilfe in Anspruch nehmen. Ne? Leg auf, wir rufen gleich nochmal an. Okay. Okay, danke. Tschüss, Andreas. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche hier von uns. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei meinem Team. Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Leo Scholten, Axel Rottländer, Dirk Winhüsen und Tim Stienauer. Am Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, im Radio, hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen, wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich freue mich auf euch, wünsche euch ein schönes Spätsommerwochenende und sage alles Gute, bis Montag, bye bye.